20. Kapitel. Obgleich mein Vater darauf beharrte, das Gespräch nicht fortzusetzen, so konnte er doch meines Onkels Bratenwender nicht aus dem Kopfe bringen, so sehr er sich auch anfangs darüber ärgerte. Im Grunde steckte etwas in der Vergleichung, welches seine Einbildungskraft in Gang brachte. Deswegen stützte er seinen Ellbogen auf den Tisch und die rechte Seite seines Kopfes mit der flachen Hand und ins Feuer starrend begann er für sich selbst zu philosophieren. Da aber seine Lebensgeister von der Arbeit neue Spuren auszuspähen und der beständigen Anstrengung seines Denkapparates über die Mannigfaltigkeit der Gegenstände, die im Gespräch vorgefallen waren, erschöpft wurden, so drehte die Idee vom Bratenwender alle seine Ideen sehr bald über und über und er schlief ein, ehe er sich's versah. Onkel Tobbys Bratenwender hatte sich ebenfalls noch kein Dutzend Mal herumgedreht, als auch er einschlief. Ich wünsche beiden wohl zu ruhen. Dr. Slope hat oben mit der Hebamme und meiner Mutter zu schaffen. Trim hat beide Hände voll damit zu tun, dass er aus einem paar alten steifen Reitstiefeln ein paar Mörser macht, die nächsten Sommer bei der Belagerung von Messina gebraucht werden sollen, und bohrt eben diesen Augenblick mit einem glühenden Feuerstocher die Zündlöcher hinein. Alle meine Helden sind also abgefertigt und zum ersten Mal kann ich einen Augenblick für mich erübrigen und ich will ihn brauchen. Vorrede des Autors. Als ich mich hinsetzte, war meine Absicht, ein gutes Buch zu schreiben und, so viel es die Biegsamkeit meines Verstandes aushalten wollte, ein weises, ja selbst ein vernünftiges Buch. Ich war bloß darauf bedacht, bei meiner Ausführung allen Witz und Verstand hineinzulegen, welchen der große Urheber und Bescherer für gut gefunden hat, mir zu meinem eigenen Teile zu verleihen, so dass es, wie euer Wohlgeboren sehen, gerade so ist, wie es Gottes Wille war. Nun sagt Agelastes mit verächtlicher Miene, mein Buch möchte wohl einigen Witz enthalten, Verstand aber ganz und gar nicht. Denn Witz und Verstand fänden sich niemals in dieser Welt beieinander. Das seien zwei Wirkungen oder Sehnkräfte, die so weit voneinander entfernt liegen als der Morgen vom Abend. Nun, meine lieben Antischendianer, meine fix und fertigen Kunstrichter und Brüder im Gänsekiel, denn für sie schrieb ich diese Vorrede. Mein heißester Wunsch für sie und für mich dazu ist, dass die großen Gaben sowohl an Witz als Verstande mit allen übrigen, was dazugehört zu dieser guten Stunde, möge herabgegossen werden in unsere Gehirne, bis jedes Gefäß darin, groß oder klein, davon gefüllt, gestopft, voll sei. Was für vortreffliche Arbeit würden wir machen, wie würde mir's fließen, wie lustig würde für solche Leser meine Feder fliegen und sie, gerechter Himmel, mit was für Entzücken würden sie sitzen und lesen, aber mir wird nicht wohl, denn wie euer Wohlgeboren recht gut wissen, es ist von diesen himmlischen Ausflüssen Witz und Verstand nur ein gewisser Vorrat für uns alle vorhanden und es werden nur solche kleine Portionen davon in die Welt geschickt, dass man sich wundern möchte, wie es für die dringendsten Bedürfnisse so mancher großen Staaten und volkreichen Länder hinreichen könne. Man muss allerdings bedenken, dass in Nova Semilla, in Lappland und in allen kalten und ungeschlachten Gegenden des Erdballs, welche unmittelbar unter den Polarzirkeln liegen, wo das ganze Gebiet der Angelegenheiten eines Menschen fast 9 Monate hindurch in dem engen Raum seiner Höhle beschränkt liegt, wo die Lebensgeister jämmerlich zusammengedrückt sind, wo die Leidenschaften eines Menschen mit allem Zubehör ebenso kalt sind wie die Zone selbst, dass da selbst, sag ich, die kleinste nur ersinnliche Quantität vom Verstand es tun kann. Und Witz, der wird dort völlig gespart, denn da kein Funken davon gebraucht wird, so ist auch kein Funken gegeben. O, ihr Engel und Heiligen, steht uns bei! Was für eine traurige Sache wäre es gewesen, ein Königreich zu regieren, eine Schlacht zu liefern, einen Frieden zu schließen, einen Wettlauf zu machen, ein Buch zu schreiben oder ein Kind zu bekommen in einem Lande, wo Mangel an Witz und Verstand einen so reichlich umgibt. Um Gottes Willen, nicht länger daran gedacht, sondern zurückgekehrt in unsere üppigeren Breiten, wo wir mehr Ehrgeiz, Neid und Lüste und andere vertrackte Leidenschaften zu zähmen nötig haben, so sehen Sie, dass die Höhe unseres Witzes und die Tiefe unseres Verstandes mit der Länge und Breite unserer Bedürfnisse in genauen Verhältnissen stehen, und also wird davon ein so anständiger Vorrat unter uns von oben herab ausgegossen, dass niemand denkt, er habe Ursache, sich zu beklagen. Man muss indessen hierbei bekennen, dass wir solche nicht immer in gleichem Maße haben. Zuweilen geht ein halbes Jahrhundert hin, ohne dass man Witz oder Verstand unter uns zu sehen bekommt. Die Geistlichkeit, nein, ich wollte mich lieber totschießen lassen, als gegen Sie ein Wort sagen. Ich mag nicht, und wenn ich auch möchte, so darf ich um alles in der Welt diesen Gegenstand nicht berühren. Es hieße, mein Leben wagen, und es ist sicherer, dass ich einen Vorhang darüber fallen lasse. So geschwind ich kann, um zu dem großen Hauptpunkt zu kommen, den ich zu erklären mir vorgesetzt habe, und das ist, wie es zugeht, dass die Männer vom wenigsten Witze, das Sage nach Männer vom meisten Verstande sein sollen. Was meinen Sie? Ich brauche euer Wohlgeboren nicht zu sagen, dass das Geschrei so tief und feierlich ist und durch Hilfe großer Perücken, steifer Amtsgesichter und anderem Zubehör gegen uns arme witzige Köpfe so übermächtig, dass es betrübend ist, bis zu dem Punkte, wo man sich fragt, stimmt's auch? Was die großen Perücken anbetrifft, von denen ich vielleicht zu frei gesprochen habe, so bitte ich um Erlaubnis, alles das, was mir darüber Anzügliches entfahren ist, in eine Erklärung zu bringen, dass ich nämlich gar keinen Groll dagegen hege, auch ebenso wenig große Perücken als lange Bärte verabscheue, als nur insoweit, dass man sie gerade zu diesem Hokuspokus wachsen lässt. Übrigens, für Sie schrieb ich nicht.